Und mein Glück war nur ein kleiner Trick. Wenn ich ging von einem schönen Mädchen, sagte ich zu ihr im letzten Augenblick: Mein Liebling, schau mir nochmal in die Augen. Schau und du siehst, ich bin dein. Schon mein Wort, es wird bald wieder so schön wie heute sein. War ich fern, dann hatten alle Sehnsucht. War ich da, dann küssten sie mich heiß. Sagte mir mal eine, komm nicht wieder. Gab ich ihr noch einen Kuss und sagte leis: Schau mir noch mal in die Augen. Aber dann passierte mir das Schönste. Eine kam, da war es aus mit mir. Nur in sie kann ich verliebt sein. Und ich sag am Tag fast 100 Mal zu ihr: Schau mir noch mal.